Der Fall Doyle Houdini von Peter Jacobi. Regie Thomas Leutzbach. Auslöser war der Artikel im Daily Chronicle, anlässlich seines 71. Geburtstags. Ich stoppte ein Taxi auf der Malibu, fuhr zur Paddington Station, nahm den letzten Vorzug nach Crowborough. Der Kies von Windlesham Manor knirscht unter meinen Schuhen. Da schlug die Kirchturmuhr 11:15. Es war der 6. Juli 1930. Ich durchmaß die protzige Halle, lief vorbei am Kamin und dem berühmten Van Dyck-Porträt des Earl of Stafford auf den Konzertflügel zu, vor dem ein Ohrensessel stand. Darin schlummerte eine zusammengesunkene Gestalt. Spitze Knie, bedeckt von einer karierten Wolldecke. Im Schoß ein zugeklapptes Buch. Ich trete näher und stehe vor dem Mann, den ich bis spätestens Mitternacht vernichten werde. Sir Arthur Conan Doyle. Ich hatte doch ausdrücklich gesagt, ich will nicht gestört. Wer sind Sie? Was tun Sie hier? Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Abend, Sir. Wer hat Sie eingelassen? Roger! Mrs. Felpham! Wieso haben die Hunde nicht gebellt? Was starren Sie mich so an? Ich kann's noch gar nicht fassen, dass ich dem Schöpfer des weltberühmten Sherlock Holmes Auge in Auge gegenüberstehe. Ich muss Sie leider enttäuschen. Wer immer Sie in mein Haus ließ, hätte Ihnen sagen müssen, dass ich schon seit geraumer Zeit keinerlei Interviews in Sachen Sherlock Holmes mehr gebe. Ach, schade. Wie bedauernswert. Ich bin der größte Verehrer Ihres Detektivs. Ich habe alles gelesen, alle 4 Romane. Jede Ihrer 58 Holmes-Geschichten. Ja, ja, ja. Die meisten sogar mehrmals. Ja, ich kann sagen... Auf Wiedersehen. Ich hätte Sie zu gerne gefragt, wieso Ihre treuen Leser oft so lange auf eine Fortsetzung der Sherlock-Holmes-Geschichten warten mussten. Ich meine, seine Abschiedsvorstellung erschien im vorletzten Kriegsjahr, 1917. Sherlock Holmes Buch der Fälle, dann erst 1927. Mhm. Das sind volle 10 Jahre. Ja, in denen ich 11 andere Bücher geschrieben habe. Ernsthafte Bücher, keine Kriminalromane. Die neue Offenbarung, Botschaft des Lebens, Wanderungen eines Spiritisten, schon mal davon gehört? Natürlich. Dürfte ich jetzt bitten, Wiedersehen. Roger! Ach Gott, noch mal, wo bleibt der Kerl? Ich gehe schon. Ach, bevor ich es vergesse. Ich soll Ihnen ganz liebe Grüße von Bess ausrichten. Sie kennen Houdinis Witwe? Bess erzählte, Sie waren ein guter Freund Ihres verstorbenen Mannes. Ein guter? Wir waren beste Freunde. Sie sagte, wenn ich in London sei, sollte ich Sie unbedingt besuchen. Sie müssen der New Yorker Journalist sein, der diese Biografie über den armen Houdini schreibt. Mir ist, als habe Jean etwas in der Richtung erwähnt. Herrgott, mein Gedächtnis. Tut mir aufrichtig leid, falls ich Sie belästigt habe. Unsinn. Nun kommen Sie schon. Kommen Sie. Setzen Sie sich auf den Klavierhocker. Hier? Gut, danke schön. Oh, ja, die arme Bess. Wie geht es hier? Verzeihung. Macht nichts. Ich fürchte, sie ist über den plötzlichen Tod ihres Mannes noch nicht ganz hinweggekommen. Ist ja auch erst 4 Jahre her. Er starb so jung. Er ist 52. Dieser schreckliche Unfall hat Jean, mich und die Kinder fürchterlich getroffen. Wer hätte gedacht, dass ein Mann, der den Tod so oft unbeschadet herausgefordert hat, so früh sterben würde? Dieser Tausendsasser, der es schaffte, aus einem der oberen Stockwerke des Empire State Building hängend, aus einer Zwangsjacke zu schlüpfen, der Abend für Abend gefesselt und geknebelt, kopfüber in ein riesiges Aquarium getaucht, seine berühmte Nummer, die chinesische Wasserfolter, überlebte. Wer hätte es je für möglich gehalten, dass der größte Entfesselungskünstler aller Zeiten, dieser unglaubliche Houdini, der Mann, der sich lebendig beerdigen ließ, um kurz darauf wieder gesund und munter an der Erdoberfläche aufzutauchen, schon bald selbst in einem dunklen Grab liegen würde. Wirklich tragisch. Ich mochte den verrückten kleinen Kerl. Sie sitzen übrigens in dem Raum, in dem wir uns das erste Mal getroffen haben. Mittwoch, der 14. April 1920. Bess war indisponiert. Houdini kam alleine. Sie haben an diesem Tisch gesessen. Hier. Houdini zwischen Ihnen und Lady Doyle, gegenüber die Kinder Dennis, Adrian, Jean Lena. Es gab Toad in the Hole with Yorkshire Pudding. Herrgott, woher wissen Sie? Lady Doyle, redet auf Houdini ein. Es geht um Kingsley, Ihren 1918 verstorbenen Sohn aus erster Ehe. Kingsley. Gesicht zu Angesicht. Wenn ich es Ihnen sage, 6-mal ist mein Mann dem Geist seines verstorbenen Sohnes begegnet. Mein geliebter Kingsley, der mit 19 Jahren sterben musste. Er lächelte und sagte nur ein Wort. Vater. Ich fragte, bist du glücklich? Und Kingsley antwortete, ja, Papa. Ich bin sehr glücklich. Laut und deutlich, Mr. Houdini. Wie Sie es jetzt aus meinem Munde hören. Sie sind kein Journalist. Mr. Doyle. Merkwürdig. Oh, merkwürdig. Ich habe Sie und Ihre Frau viel deutlicher gesehen als Houdini. Sie müssen das Medium sein, das Houdini mir besorgen wollte. Wieso haben Sie das nicht gleich gesagt? Wie war doch gleich Ihr werter Name? Oh, Verzeihung. Ich habe ganz vergessen, mich vorzustellen. H.S. Möller-Koch, H.S. für Henry Sullivan. Ihr Nachname klingt so deutsch. Mhm. Woody sagte, Sie wären aus Montreal. Die Großeltern väterlicherseits sind aus dem Schweizer Kanton Bern in die Staaten ausgewandert. Ach so. Ja. Ich weiß nicht, was Ihnen mein Sekretär erzählt hat. Major Wood? Er sagte, ich soll es unter allen Umständen vermeiden, Lady Doyle zu begegnen. Deshalb habe ich vor dem Grundstück gewartet, bis im Schlafzimmer über der Veranda das Licht ausging. Nicht, dass Sie glauben, ich hätte den Glauben an die übersinnliche Begabung meiner Frau verloren. Davon kann keine Rede sein. Die Arbeit der letzten Jahre, unser Feldzug für die Unsterblichkeit der Seele, wäre ohne Jean und Phineas, dem Geist jenes mesopotamischen Schreibers, der aus ihrem Mund spricht, nie zustande gekommen. Ich habe kürzlich ein Buch darüber geschrieben. Phineas spricht. Ich habe eine begeisterte Besprechung in der International Psychic Gazette gelesen. Wenn das alles zutrifft, müssen die medialen Fähigkeiten von Lady Doyle sensationell sein. Sind Sie gar nicht neugierig, weshalb ich Sie habe kommen lassen? Sie wollen, dass ich mit dem verstorbenen Houdini Kontakt aufnehme und ihn nach dem Codewort frage, das er in einem Banksafe hinterlegt hat. Für den aus seiner Sicht wohl eher unwahrscheinlichen Fall, dass er nach seinem Ableben seiner Frau oder einem seiner engen Freunde als Geist erschiene. Na, was haben Sie erwartet? Ich bin Hellseher. Alle Welt weiß, dass Houdini nicht an okkulte Phänomene glaubte und das, obwohl er selber außerordentliche transmaterielle Gaben hatte. Gelänge es diesem urskeptischen Geist im Jenseits, das abgemachte Codewort zu entlocken. Es wäre der endgültige Beweis für die Unsterblichkeit der Seele. Als ehemaliger Arzt mache ich mir keine Illusionen über meinen Gesundheitszustand. Ich bin schwer herzkrank, habe vielleicht noch ein halbes, maximal noch ein Jahr zu leben. Aber wenn Sie Houdinis Geist zum Sprechen bringen, könnte ich wenigstens in Frieden sterben. Dann schlage ich vor, wir bitten Mr. Houdinis seelische Überreste, uns zu besuchen. Großartig, ja. Und nun, Sir Arthur, rufen Sie sich das Bild Ihres Freundes ins Gedächtnis. Und? Empfangen Sie schon etwas? Nein. Das heißt, ich fühle Widerstand, Kälte, ja, Starrsinn, als ob er den Kontakt zu uns vermeiden wollte. Sind Sie sicher, dass Houdini und Sie Freunde waren? Zweifeln Sie etwa an meinem Wort? Um Himmels Willen. Nein, ich glaube, dass ich etwas mehr Informationen brauche. Vielleicht sollten wir chronologisch vorgehen. Wie wäre es, wenn Sie mir die Geschichte Ihrer Freundschaft von Anfang an erzählen? Ja, nach unserem ersten Treffen hier haben wir uns 2 Jahre später in New York wieder getroffen, anlässlich meiner Amerika-Tour im Frühjahr 1922. Der Andrang war unbeschreiblich, die Menschen dürsteten nach Trost. Im Großen Krieg hatten viele ihre Angehörigen verloren. Die Carnegie Hall, 6-mal hintereinander bestens ausverkauft. Vergessen Sie den Tod! Er existiert nicht! Wir alle werden als Ätherseele überleben. Dieser Wahrheit will ich alles opfern. Familie, Titel, all das Vermögen, das ich besitze. Meinen Ruf als Schriftsteller. Ein großartiger Erfolg für unsere Sache. Die gesamte Presse der Vereinigten Staaten berichtete darüber. Ich empfange Schlagzeilen. Ja? Doyle behauptet, tote Seelen spielen Golf im Himmel. Und Halligalli im Jenseits. Konzentrieren Sie sich lieber auf Houdini. Nach Abschluss meiner Vortragsreise Philadelphia, Boston, Washington haben wir uns in seinem Haus in der Upper West Side getroffen. Na, tut mir leid. Keine Signale aus New York. Stattdessen Möwen, Wellen, Eisverkäufe, Kinderrufe. Ja, ja, das war einen Monat später in Atlantic City. Houdini und Bess kamen übers Wochenende. Ich glaube, ich hab ihn. Sehen Sie das, Sir Arthur? Diese Heuchler sitzen in ihren Strandkörben und tun so, als studierten sie ihre Zeitung. Doch kaum wendet man sich ab, starren sie Houdini und seinen berühmten Freund an. Großartig! Starren sie Houdini und seinen berühmten Freund an. Wir sind hier die Sensation. Houdini, der König der Handschellen, trifft Sir Arthur Conan Doyle, den erfolgreichsten Autor des 20. Jahrhunderts. Aber wissen Sie, was George Bernard Shaw kürzlich über uns sagte? Abgesehen von Sherlock Holmes und Jesus Christ ist Houdini wohl der berühmteste Mensch auf dieser Erde. Ja. George redet viel, wenn der Zeit lang ist. Nicht so weit rausschwimmen, Mary! Wussten Sie, dass Charlie Chaplin einer Ihrer größten Fans ist? Er geht nie ohne einen Sherlock Holmes Band auf Reisen. Das hat er uns selbst gesagt. Houdini, Mr. Houdini? Darf ihn Adrian nochmal in den Bauch hauen? Jo. Lass den armen Mann in Ruhe, Kinder. Ach, keine Sorge. Mein Mann hat Bauchmuskeln aus Stahl. Auf der Bühne fordert er oft die stärksten Männer im Publikum auf, ihm einen Magenschwinger zu verpassen. Na los, Adrian, schlag zu. Ja, ist da gerade eine Fliege über meinen Bauch gekrabbelt? Bevor ich zu Ihnen kam, Sir Arthur, habe ich noch rasch Ihr neuestes Buch verschlungen. Und ich muss Ihnen sagen, ich war begeistert. Ja. Sie haben Die Wege eines Spiritisten gelesen? Nein, den Abschiedsstreich von Sherlock Holmes. Wissen Sie, Ihr Detektiv ist für mich die Figur unserer modernen Zeit. Ein Genie, der rationalste aller Menschen. Ich bin ein Gehirn, Watson. Der Rest von mir ist nur ein Anhängsel. Das bringt das, was ich selber denke, exakt auf den Punkt. Harry, führt sich oft selbst wie Sherlock Holmes auf. Ja, wenn wir irgendwo auf Tournee sind und einer dieser Geistesbeschwörer auftritt, dann ruht und rastet er nicht, bis er herausfindet, mit welchen miesen Tricks der Bursche sein Publikum auf den Arm nimmt. Bitte, Bess. Er hat darüber sogar schon ein Enthüllungsbuch geschrieben. Wie sagen Sie bloß, Houdini, sind Sie auch Schriftsteller? Ja. So großartig, ja. Dürfte ich Sie sozusagen unter Kollegen um ein Exemplar Ihres neuesten Werkes bitten? Sehen Sie, ich habe diesen Fall vorausgesehen und mir erlaubt, ein signiertes Buch in Lady Doyles Handtasche hineinzuzaubern. Was? Ja. Ja. Das, tatsächlich? Wie haben Sie das nur geschafft? Oh. Och, Kleines. Für einen Mann, der vor der englischen Königsfamilie Elefanten verschwinden lässt, ist das doch ein Kinderspiel. Mary, bitte, komm jetzt aus dem Wasser. Ich habe leider meine Brille nicht dabei. Liest du mir den Titel vor, mein kleines Mädchen? Spirituelle Geschäftemacher und ihre Tricks. Harry hasst die Typen, die mit ihrem Gesülze armen Hinterbliebenen das Geld aus der Tasche ziehen. Es reicht, Bess. Ja, ich wollte ja sowieso gehen. Gibt's hier irgendwo eine Bar? Als Houdini erfuhr, dass Jean über übersinnliche Fähigkeiten verfügte, bedrängte er sie, eine Seance für seine vor 9 Jahren verstorbene Mama abzuhalten. Hat sie geradezu angefleht. Der verrückte kleine Bursche litt unter einer Art morbider Mutterbindung. Wussten Sie, dass er ohnmächtig umkippte, als man ihm das Telegramm mit der Nachricht von ihrem Tod überbrachte? Und Lady Doyle hat die Seance gehalten. Nach anfänglichem Zögern erklärte sich mein kleiner Engel schließlich zu einer Sitzung bereit. Sie fand in unserer Suite im Hotel Ambassador statt. Was hat sie denn? Der Geist von Phineas kommt auf sie herab. Sie bereitet sich auf das automatische Schreiben vor. Hier, dein Stift, mein braves kleines Mädel. Was bedeutet das? Kontakt. Aus Phineas spricht der Geist ihrer Mutter. Wieso malt sie ein Kreuz über jede Seite? Um unreine Geister fernzuhalten. Sie brauchen übrigens nicht zu flüstern. Jean ist in tiefer Trance. Sie hört und sieht uns nicht. Setzen Sie sich neben sie, dann können Sie mitlesen, was Ihre Mutter Ihnen mitteilt. Oh, mein Liebling, endlich dringe ich zu dir durch. Ich habe es so oft versucht. Und nun bin ich glücklich. Ich will meinen Jungen sprechen. Meinen geliebten Jungen. Ich fühlte, Conan Doyle ist der einzige Mensch, der den Schleier zu lüften. Gott schütze ihn. Gott schütze ihn. Meine Seele. Gott schütze mich. Der arme kleine Kerl war bis in die Grundfesten erschüttert. Er hat sich überschwänglich bei Jean bedankt und sich noch 1000 Mal für den Fauxpas seiner Frau und sein Buch über die paar betrügerischen Provinzmedien entschuldigt. Er war so dankbar, so begeistert, unendlich glücklich über den Kontakt mit seiner verstorbenen Mama. Merkwürdig, ich empfange ganz andere Signale. Ein paar Monate später, sie waren längst zurück in England, hat Houdini vor Journalisten der New York Sun gelästert. Natürlich bin ich keine Sekunde lang auf diesen Hokuspokus reingefallen. Zum einen, weil Lady Doyle Mamas Botschaft im besten Queens-Englisch zu Papier brachte. Eine Sprache, die meine arme Mutter nie gelernt hat. Sie sprach nur Ungarisch und Jiddisch. Und zum anderen, das Kreuz, das Lady Doyle über jede Seite machte. Ein Kreuz, Das hätte Mama, eine gläubige Jüdin und Ehefrau eines Rabbis, niemals geduldet. Und drittens gab es keinen einzigen Hinweis auf das Datum, den Tag, an dem diese Seance stattfand. Der 17. Juni 1922. Mamas Geburtstag. Sie wäre an diesem Tag 81 Jahre alt geworden. Das Jenseits ist ein zeitloser Raum. Es ist schwierig, von Geistern konkrete Zeitangaben zu erhalten. Vor 3 Monaten hat sie ihr Festhalten an Phineas Prophezeiung, die Mitgliedschaft bei der renommierten Society for Psychical Research, gekostet. Ein Verein, dem sie über 27 Jahre angehörten. Unsinn! Ich bin aus freien Stücken ausgetreten. Weil man sie sonst rausgeworfen hätte. Falls Sie auf den Artikel im Yorkshire Spiritualist anspielen, dieser aufgeblasene Schreiberling hat doch keinen blassen... Sie bleiben bei Ihrer Behauptung, dass Houdini und Sie beste Freunde waren. Wie wäre es, wenn Sie endlich das tun, wofür ich Sie hergebeten habe, und den Kontakt zu Houdinis Geist herstellen, falls Sie das können? Ich bin noch nicht so weit. Es fehlen eine Menge Informationen. Die entscheidende zweite Hälfte Ihrer Geschichte. Haben Sie nicht zugehört? Unser Kontakt ist Ende 1923 abgebrochen. Ich habe Houdini bis zu seinem tragischen Unfalltod im Jahre 1926 nicht mehr gesehen. Tatsache ist, dass Ihre wie auch immer geartete Beziehung zu Houdini erst nach Ihrer letzten Begegnung in Denver richtig in Fahrt kam. Wobei ein unabhängiger Beobachter das, was sich dann abspielte, wohl eher nicht als Freundschaft, sondern als erbitterten Kampf bezeichnen würde. Ich habe getan, was ich immer tue. Die antimaterialistische Bewegung mit Vorträgen, Büchern und Artikeln fördern. Ja, dazu gehörte zweifelsohne Ihre begeisterte Lobeshymne auf die Wahrsagerin Marjorie, attraktive Ehefrau des hochangesehenen Bostoner Chirurgen Dr. Leroy Crandon. Ich habe bis zum heutigen Tag nie wieder ein Medium von einer solch urwüchsigen Kraft getroffen. Selbst Jean war von Marjories Fähigkeiten hingerissen. Stell die Klingel unter den Tisch, Leroy. Um auszuschließen, dass ich den Schalter mit dem Fuß bediene, werde ich, falls Sie gestatten, Lady Doyle, Ihrem Gatten meine Beine in den Schoß legen. Nur zu. Licht aus, Leroy. Oh. Hey. Ihre Füße haben sich nicht bewegt, ich schwöre. Ist jemand. Eine junge Seele. Sie möchte dringend mit ihrem Vater sprechen. Oh, Kingsley. Mein lieber, guter Junge. Wie geht es dir? Unvorstellbar gut. Heute war ich mit ein paar Freunden am Meer. Morgen gehe ich mit Onkel Ines Cricket spielen. Zum Zeichen meiner Verbundenheit möchte ich euch... Psst, was ist denn? Was hast du denn? Da sticht was in meine Schulter. Ich Nicht an, Leroy. Ich habe so einen Schreck. Eine von Marjories Spezialitäten war es, dass ihr Körper aus sogenannten Ektoplasma geformte Pseudopodien, also Scheingliedmasse, bilden und damit Gegenstände durch Zeit und Raum bewegen konnte. Das ist eine Rose. Oh. Kingsley hat uns eine Rose zugeworfen. Oh. Okay. Großartig. Oh. Ich bin sehr beeindruckt. Und überzeugt, die Jury des Scientific American wird es auch sein. Sie machen mich glücklich, Sir Arthur. Was ist denn? Sie können jetzt Ihre Beine aus dem Schoß meines Mannes nehmen. Oh. Um dem argwöhnischen Houdini den Wind aus den Segeln zu nehmen, ließ sich Marjorie in Boston von einer ausgesuchten Jury prüfen. Was grinsen Sie so? Ich frage mich, wieso Ihnen auf jeder Seance immer nur Ihr verstorbener Sohn erscheint. Hm? Kingsley! Was ist mit dem Geist von Charles Doyle, Ihrem Vater? Der, nachdem er sich den Verstand weggesoffen hatte, jahrzehntelang im königlichen Irrenhaus von Crichton vor sich hin vegetierte und vergebens darauf wartete, dass ihn sein berühmter Sohn wenigstens einmal besuchen würde. Das sind Familienangelegenheiten. Ich wüsste nicht, was Sie das angeht. Kingsley. Was? Verzeihung, aber Mich schüttelt's, wenn ich diesen süßlich falschen Tonfall höre. Den Sohn, den Sie erst geliebt haben, als er tot war. Was erlauben Sie sich? Bleiben Sie sitzen. Ich denke nicht daran. Ich werde Rosa läuten und den bitten, Sie hinauszutun. Die Finger weg. Setzen Sie sich. Sie erinnern sich noch, wo Sie die Nachricht vom Tod Ihres 19-jährigen Sohns erhalten haben? Ein Telegramm in Nottingham. Ich war auf einer Vortragsreise. Sie waren unterwegs. Obwohl Sie Arzt sind und wussten, dass Ihr von einer eitrigen Lungenentzündung befallener Geliebter Kingsley im St. Thomas Hospital in London ums Überleben kämpfte. Ich hatte Verpflichtungen. Ihre beiden Kinder aus erster Ehe, Mary und der ach so geliebte Kingsley, mussten hilflos mit ansehen, wie 10 Jahre vor dem Tod der schwer erkrankten Mutter eine bildhübsche, aber skrupellose junge Dame in die Familie drängte. Die jetzige Lady Jean Leckie Conan Doyle. Laut Testament bekommen Jean Leckie sowie deren Kinder Dennis, Adrian und Jean Lena im Falle ihres Ablebens sämtliche anfallenden Tantiemen. Bei ihrem Einkommen ein Vermögen. Mary, die verbliebene Tochter aus erster Ehe, speisen sie mit lächerlichen 1.000 Pfund ab. Raus! Verlassen Sie sofort mein Haus! Erzählen Sie mir vom August 1924. Die Jury-Sitzung im Boston Hotel Charles Gate, zu der man endlich auch Houdini eingeladen hatte. Ich denke nicht dran. Zwingen Sie mich nicht, Ihnen weh zu tun. Sie sind kein Medium. Weil ich nicht die Fähigkeiten dazu habe? Oder weil Sie 5 Jahre nach Phineas spektakulärer Verkündung eines apokalyptischen Weltendes selbst nicht mehr an diesen Mumpitz glauben? Wer sind Sie? Wie wäre es mit einem Verehrer Houdinis, der gern die Wahrheit über den entscheidenden Zweikampf seines Meisters wissen würde? Ich würde gerne die Geschichte von Sir Arthur und Houdini bis zum bitteren Ende hören. Danach gehe ich, versprochen. Also, was ist damals im Hotel Charles Gate abgelaufen? Es war ein einziger Skandal. Um Marjorie daran zu hindern, sich frei im Raum zu bewegen, hatte Houdini eine große Holztruhe anfertigen lassen, in der das Medium sitzen musste. Kopf und Arme ragten aus engen Öffnungen. Ich bewundere die Crantons noch heute dafür, dass sie sich auf diese schändlichen Bedingungen eingelassen haben. Bitte setzen Sie sich in die Box. Sie geben zu, dass meine Klingel bei der letzten Seance ertönte. Hm? Ein Trick. Ich nehme an, Sie haben einen langen Gegenstand dazu benutzt. Einen langen Gegenstand? So, so. Würden Sie gerne eine Leibesvisitation an mir durchführen? Nein. Bitte lassen Sie das. Vorsicht. Ich schließe Sie jetzt ein. Damit diesmal alles mit rechten Dingen zugeht, werden Mr. Carrington und ich Ihre Hände halten. Aber gern. Licht aus. Wieso hast du das gemacht, Houdini? Du verdammter Hurensohn! Du hast dir einen Zollstock in die Box gelegt, du gemeiner Kerl. Aber du wirst auch nicht ewig leben, Houdini. Du wirst sterben. Und jetzt dann lastet mein Fluch auf dir und wird dich verfolgen für den Rest deines kurzen Lebens. Und jetzt hau ab, geh zum Teufel und komm nie wieder. Es war erbärmlich. Houdini hatte einen zusammenklappbaren Zollstock in die Holzkiste platziert, um Marjorie später zu diskreditieren. Das ist Ihre Version. Und die der Crantons. Für Houdini stand fest, er hatte ihr Star-Medium bei einem verbotenen Kunstgriff ertappt. Mit dem ausgeklappten Zollstock hätte sie Objekte durch den Raum bewegen können. Ja, das Denunzieren, das lag ihm im Blut. Wussten Sie, dass er vor dem Ersten Weltkrieg für den US-Geheimdienst spioniert hat? Ich weiß nur, dass Anfang 1925 die öffentliche Meinung kippte und den amerikanischen Spiritisten ein scharfer Gegenwind ins Gesicht pfiff. Da gab es den Skandal um diese arme Frau, die zu ihrem verstorbenen Ehemann ins Jenseits wollte und deshalb sich und ihr Baby mit Gift umbrachte. Houdini brach zu einem antispirituellen Kreuzzug auf, quer durch die Vereinigten Staaten. Jetzt weiß ich, wer Sie sind. Einer von Houdinis ehemaligen Schnüfflern. Ein ehemaliger Agentenkumpel. Sie wollen mich fertig machen. Das hat Houdini doch schon zu seinen Lebzeiten erledigt. Bei der Eröffnungsveranstaltung seines Kreuzzugs hat er Sie und Ihre Frau vor Tausenden von Zuschauern in der Boston City Hall geradezu vernichtet. Und zum Schluss noch einmal mein Angebot. $10,000. Ladies and Gentlemen, das Geldbündel, das ich hier in meinen Händen halte, kriegt derjenige, der es schafft, mich mit einer Geistererscheinung zu überraschen, die ich nicht erklären kann. $10,000! Sagen Sie doch mal Ihren Freund, Sir Arthur Conan Doyle! Ach, hören Sie doch auf! Sir Arthur ist nichts als ein senil gewordener alter Gimpel, dem seine schlaue Frau wie einen Tanzbären an der Nase rumführt. Danke, danke für Ihren Besuch. Auf dem Tisch neben der Kasse finden Sie meine Flugschrift zum Fall Marjorie, die arglose Wissenschaftler einem trickreichen Medium auf den Leim gehen. Bitte mitnehmen. Danke. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Die Reaktion aus England folgte prompt. Houdini wurde verflucht, mit baldigem Tod bedroht. Sie müssen meine Frau verstehen. Sie war empört und hat wohl etwas überreagiert. Ich meine nicht Ihre Frau. Sondern? Ich meine Sie. Ich zitiere aus Ihrer Korrespondenz mit Dr. Crandon. Ach. Der kriegt seinen verdienten Lohn Cent für Cent. Ich denke, bald wird Zahltag sein. Etwas wird diesem Mann passieren. Merken Sie sich meine Worte. Besser vor einen fahrenden D-Zug auf die Gleise springen, als Geistern in die Quere kommen. Ich kenne da so einige Beispiele. Haben Sie je gehört, wie Frank Podmore starb? Frank Podmore. Er hatte mit Ihnen zusammen ein Spukhaus untersucht und Sie dann öffentlich der Leichtgläubigkeit bezichtigt. Im Sommer 1910 fand man seinen Leichnam im Fluss Mavern treiben. Man darf sich eben niemals gegen höhere Mächte stellen. Ja, besonders, wenn diese höheren Mächte die Interessen von Sir Arthur Conan Doyle vertreten. Ach, ich verabscheue physische Gewalt. Wir alle wissen, König Edward hat sie vor 3 Jahrzehnten in den Adelstand erhoben. Und Sie hören es nicht gerne, aber Sie sind nun mal in Edinburghs Elendsvierteln aufgewachsen. Beinharte Nachbarschaften. Die überlebt nur ein Junge mit Eisenfäusten. Sie haben Leute verprügelt, bloß weil die ihr Cricket-Team beleidigt haben. Und jetzt behaupten Sie, Houdini, der alles zerstören wollte, für das Sie kämpften, sei Ihr Freund gewesen? Er hat mich in seinem paranoiden Drang, hinter allen Phänomenen immer nur Betrug, Intrige, Niedertracht zu wittern, oft an meinen Sherlock Holmes erinnert. Und vielleicht brachte ich deshalb die Kraft auf, es nicht allzu persönlich zu nehmen. Kommen Sie. Kommen Sie, Mr. Doyle. Der Mann war wie besessen von dem Wunsch, Sie zu vernichten. Allein sein berüchtigtes Geheimarchiv. Er hat seine ehemaligen Secret Service-Kontakte genutzt und über jeden einzelnen Spiritisten bis rauf zum Präsident Coolidge seine Akte angelegt. Der zog alle Register. Erpressung, Verleumdung. Und Anfang 1926 befragte der Kongressabgeordnete Clarence McLeod ihren Freund Houdini bei einem Hearing im US-Senat. Es ging um einen von Houdini eingebrachten Gesetzesentwurf, der öffentliche Auftritte von Wahrsagern und Medien unter empfindliche Strafen stellen sollte. Mr. Houdini, Sie sagen, sämtliche spirituellen Phänomene seien gefälscht. Wie erklären Sie, dass eine herausragende Autorität auf diesem Gebiet wie Conan Doyle nicht in der Lage ist, diesen Betrug aufzudecken? Weil Conan Doyle keine herausragende Autorität ist. Er gilt als einer der Besten. Er ist einer der größten Einfallspinsel. Er behauptet, ich verfüge über mediale Kräfte. Das muss ich zurückweisen. Kein Mensch hat übernatürliche Kräfte. Wir sind alle gleich geboren. Der Gesetzesentwurf wurde nie beschlossen. Präsident Coolidge war dagegen. Ja. Der Mann wusste, was er an uns Spiritisten hatte. Ostern 1926 hat ihm Marjorie eine beeindruckende Seance gegeben. Das Hearing war Houdinis Todesurteil. Die rote Linie war überschritten. Sie beschlossen, ihm ihre Geister auf den Hals zu hetzen. Am 22. Oktober 1926. Houdini war bei einem Gastspiel in der kanadischen Hauptstadt Montreal. Treffen ihn die erbarmungslosen Schläge des Studenten Wallace Whitehead. Wie ich also über eine Stunde in dem luftdicht verschlossenen Sarg im Swimmingpool des Hotel Shelton aushielt, ja, das ist eine gute Frage. Normal wären zwei... Ist es wahr, Mr. Houdini, dass Sie die härtesten Schläge in den Bauch wegstecken, ohne zu Boden zu gehen? Zwei bis drei Minuten, aber der Trick ist, den Atem flach zu halten, ohne ihn Panik. Was dagegen, wenn ich Ihnen jetzt ein paar Schwinger in den Bauch verpasse? Ich denke, das reicht. Alles in Ordnung. Tja, der Junge wurde niemals angeklagt. Wie hätte er wissen können, dass Houdini an den Schlägen sterben würde? Der hat doch vor jeder Vorstellung jemanden im Publikum aufgefordert, ihm in den Bauch zu boxen. Bis Houdini brachte ihren Mann in die Staaten zurück. Am 31. Oktober starb Houdini im Grace Hospital in Detroit. Haben Sie seinen Tod gefeiert, Sir Arthur? Ein Glas Champagner mit Phineas und Lady Doyle, während Sie für die Herald Tribune Ihre verlogene Stellungnahme zu Houdinis Tod entwarfen. Ich bewundere ihn. Wir waren gute Freunde. Das ist die Wahrheit. Wir waren Freunde. Ja, die Wahrheit ist, dass Sie weder Scham noch Erbarmen kannten und nicht locker ließen. Keine vier Wochen nach der Beerdigung nahmen Sie Kontakt zu Houdinis Witwe Bess auf. Die Kunde von dem im Safe deponierten Codewort, das Houdini einem Kreis von Auserwählten aus dem Jenseits zuflüstern wollte, war zu ihnen durchgedrungen. Wissen Sie, dass Sie Houdini ähnlich sehen? Bess war von der ganzen Sache überfordert. Sie trank exzessiv, nahm Drogen, alles, was sie kriegen konnte. Marihuana, Kokain, Schmerz- und Schlaftabletten. Sie fuchtelte mit den Händen, genau wie er. Die arme Frau war mit den Nerven völlig fertig, ist ständig gestürzt, hat mehrmals versucht, sich umzubringen. Umzubringen? Sie reden wie... Sie sind Houdini. Aha. Mal rein hypothetisch. Angenommen, es wäre so. Warum hätte ich meinen Tod inszenieren und meiner lieben Bess das antun sollen? Oh ja, Sie waren zum Zeitpunkt Ihres Todes 52 Jahre alt. Nachlassende Kondition, kleinere Verletzungen. Oh, oh, oh. Ihre Karriere als Entfesselungskünstler ging langsam zu Ende. Und Ihre liebe Bess... hing in den letzten 15 Ehejahren nur noch in der Flasche. Sie hatten es gründlich satt und haben irgendwo an einem schönen Ort der Welt mit einem ihrer Weiber ein neues Leben angefangen. Jetzt zieren Sie sich nicht so, Sie alter Fuchs, reichen Sie mir Ihre Hand. Ich gestehe, ich bin mehr als froh, Sie am Leben zu wissen. Nehmen wir mal an, es trifft zu, was Sie glauben. Dann dürfte ich wohl einer der wenigen Lebenden sein, die eine Kopie Ihres Totenscheins mit sich führt. Ihr, das wird Sie interessieren. Todeszeit 13.26 Uhr. Todesursache traumatische Appendizitis. Die Woche, bevor mir der Idiot in den Bauch schlug, war mir ständig übel. Eine Magen-Darm-Geschichte, vielleicht eine Peritonitis. Vielleicht hat jemand von meiner Vorerkrankung gewusst und versucht, mich durch ein paar kräftige Schläge in den Magen umzubringen. Das ist eine ungeheure Unterstellung. Och, da fällt mir ein anderer Mitarbeiter von Ihnen ein. Bertram Fletcher Robinson, Spitzname Bobbles. Bobbles ist vor über 20 Jahren... Gestorben? Genau darüber wollte ich mit Ihnen reden. Der arme Trottel hat sie im Frühjahr des Jahres 1901 in sein Haus in Devon eingeladen. Nach einem Spaziergang über das Hochmoor vertraute er ihnen sein neues Manuskript an. Ein Abenteuer in Dartmoor. Inhalt, ein unheimlicher Geisterhund terrorisiert die Bevölkerung. Und 1902 erschien ihr Roman Der Hund von Baskerville. Ich habe den Verlag angewiesen, Bobbles einen Honoraranteil von stattlichen... 2.500 Pfund auszuzahlen und ausdrücklich im Vorwort darauf hingewiesen, dass die Grundidee von ihm... In der ersten Auflage, das ist richtig. Doch der Hund von Baskerville wurde ein Weltbestseller. In Millionen späteren Ausgaben fehlt jeder Hinweis auf Bobbles Beitrag. Auch wurden keine weiteren Tantiemen mehr an ihn bezahlt. Glücklicherweise starb er. Völlig überraschend. Manche sagen, es war Tuberkulose. Andere eine Überdosis Laudanum, die ihm seine Frau Gladys, die sie, wie manche sagen, sehr gut kannten, verabreicht hatte. Nitro. Zweites Regalfach. Meine Nitro-Kapsel. Glycerolnitrat. Meinen Sie die hier? Was soll das? Tun Sie das Gewehr weg. Schön stehen bleiben, Houdini. Und gucken Sie nicht so dämlich. Wie Sie sehen, sind Sie nicht der einzig ausgekochte Fuchs hier. Sie zittern ja. Vorsicht mit dem Abzug. Oh ja, keine Angst, Sie paranoider Zwerg. Ich tue Ihnen nichts. Obwohl ich bei Ihren haltlosen Anschuldigungen allen Grund dazu hätte. Vorausgesetzt, Sie verlassen auf der Stelle mein Haus. Stehen bleiben. Geben Sie mir das Gewehr. Kommen Sie. Geben Sie her. Geben Sie das Gewehr her, bevor sich Fälle. Geben. Das. Ach Gott. Gott. Das wollte ich nicht. Ich wollte Sie doch nicht. Um Himmels Willen. Roger! Nicht aufregen. Es ist nichts passiert. Wieso ist da kein Blut? Der Lauf war voll auf ihre Brust gerichtet. Was würde der berühmte Sherlock Holmes daraus für Schlüsse ziehen? Dass sie ein Geist sind, natürlich. Sie sind nicht Houdini, sondern der Geist Houdinis. Das würde erklären, warum die Hunde nicht anschlagen und Roger sie nicht hören kann. Weil wir uns in einer anderen Dimension befinden. Oh, sie erscheinen mir. Oh, ich bin gerührt, Houdini. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie dankbar ich Ihnen bin. Der Kampf gegen den seelenlosen Materialismus hat mich über 250.000 Pfund sowie alle meine Lebensenergie gekostet. Es wäre doch unerträglich, wenn sich am Lebensende herausstellte, dass man einem Trugbild aufgesessen ist. Sagen Sie mir den Code. Es gibt keinen. Das war nur ein dummes Gerücht. Es sind in keinem Safe der Welt irgendwelche Codewörter hinterlegt. Jetzt gucken Sie doch nicht so. Das ist doch logisch. Sherlock Holmes hätte das sofort herausgefunden. Jemand, der sein Leben damit verbringt, Spiritisten zu bekämpfen, hinterlegt doch keine Codewörter für Leute, die an Geister glauben. Das ist sehr schade. Damit hätten wir der Welt beweisen können, dass ein Weiterleben nach dem Tod unwiderlegbare Realität ist. Das hat nichts zu bedeuten. Es gibt keine Autopsie von Houdinis Leichnam. Mit anderen Worten, es geht um Mord, Doyle. Vorsätzlichen Mord. Was machen Sie da? Ich fucke diese ekelhaften Gummieinlagen aus, die mein Gesicht breiter machen. Und ich nehme, wenn Sie erlauben, diese kratzige Perücke. Das darf nicht wahr sein. Holmes? Alias H.S. Möller-Koch. Hätten Sie selbst drauf kommen können. Wenn Sie die Buchstaben dieses Namens in eine andere Reihenfolge bringen, kommen Sie auf Sherlock Holmes. Sie können nicht Holmes sein. Das ist ganz sogar unmöglich. Wieso nicht? Aber Sherlock Holmes ist eine frei von mir erfundene Fantasiegestalt. Er hat doch niemals existiert. Ich werde Ihnen durch den Einsatz meiner grauen Zellen beweisen, dass ich existiere. Kurz bevor ich diesen Raum betrat, hat etwas Ihr Grundvertrauen erschüttert. Woher wollen Sie das wissen? Oh, das kann ich beweisen. Als ich reinkam, lag Ihr Buch Phineas spricht auf Ihren Knien. Das ist nebensächlich. In Ihrer Kurzgeschichte Der Mann mit der gespaltenen Lippe lassen Sie mich sagen, das ist natürlich nebensächlich, aber es gibt nichts Wichtigeres als Nebensächlichkeiten. In dem Buch steckt noch als Lesezeichen das herausgerissene Feuilleton der Times. Sehr aufschlussreich, finden Sie nicht? Eine aufs Geratewohl herausgerissene Zeitungsseite. So? Warum ist dann ausgerechnet der Artikel über die apokalyptischen Prophezeiungen der Joanna Southcott angestrichen? Formulierungen, die zum Teil wortwörtlich mit der Verkündung des Weltenendes übereinstimmen, die wir in Ihrem Phineas-Buch finden. Welch ein Zufall, dass Ihre Frau in der Times diesen Artikel über Sir Leonard Woolleys Ausgrabung in der mesopotamischen Stadt Ur gelesen hatte. Ich heiße Phineas. Ich war Schreiber des Königs von Mesopotamien. Ich wurde im Jahr 3000 vor Christus in der Hauptstadt Ur geboren. Phineas kam in den darauffolgenden Jahren immer dann zum Einsatz, wenn Lady Doyle den Unternehmungsgeist ihres berühmten Mannes zu bremsen gedachte. Mein kleiner Engel. Ja? Ich würde gern eine Vortragsreise durch die Vereinigten Staaten machen. Oh. Oh. Oh. Keine Alleingänge, sonst große Gefahr. Du musst deine Frau mitnehmen. Mit Phineas hatte sich ihre Frau das ideale Instrument geschaffen, sie zu steuern. Sie entschied nicht nur, wohin und mit wem sie reisten, sondern auch, wen sie treffen und wen sie meiden mussten. Selbst ihre Schriftstellerei hat sie übernommen. Im Grunde sind alle ihre Nicht-Sherlock-Holmes-Bücher, insofern sie auf Phineas Prophezeiung beruhen, nicht von Ihnen, sondern von Ihrer Frau geschrieben. Das sehen Sie völlig falsch. Jean und Phineas, das sind zwei unterschiedliche Personen. Phineas konnte mir Einzelheiten aus dem Leben meiner Mutter erzählen, von denen ich keine Ahnung hatte. Lady Doyle hatte sich erkundigt, bei Verwandten, beim Hauspersonal, Notizen gemacht. Intime Einzelheiten aus dem Leben der Toten, deren Geist angeblich aus Phineas sprach. Dazu Literatur zur Apokalypse, Nostradamus, John Napers Doomsday, die Prophezeiung der Joanna Southcott. Und sie hat ihr ehemaliges Hausmädchen Miss Kellogg in Houdinis Tourneetross eingeschleust. Ja, und wenn schon, Houdini spionierte uns aus und wir ihn. Scheint mir mehr als fair. Als Arzt wissen Sie vermutlich, dass chronische Arsenvergiftung Symptome verursacht, die man akutes Abdomen nennt. Dabei werden Darm und Eingeweide brüchig, sodass ein versehentlicher Stoß in den Unterleib ausreicht, jemanden umzubringen. Das wird ja immer besser. Jetzt habe ich wohl auch noch Gift nach Amerika geschickt. Kommt Ihnen die Unterschrift auf diesem Einlieferungsschein bekannt? Das kann nicht sein. Nee. Sie würde Miss Felpham schicken, doch niemals selber. In Ihrem Roman Das Zeichen der Vier haben Sie den schönen Satz geschrieben, eliminiert man das Unmögliche, muss das, was übrig bleibt, so unwahrscheinlich es auch sein mag, wohl die Wahrheit sein. Jean, ich würde so etwas niemals... Ihr Glaube an Ihre Frau ist bewundernswert, aber Sie haben sich lange genug zum Narren halten lassen. Houdini sollte kompromittierendes Material zugespielt werden. Notizen, die ihren Ruf mehr als beschädigt hätten, Doyle. Es wurde eng. Also sorgte Lady Doyle für seinen Abgang. Den Sauerstoffapparat, bitte! Was haben Sie gesagt? Sauerstoff! Hinterm Flügel! Schnell! Die Maske! Ich verstehe Sie nicht. Sauerstoffmaske! Was regen Sie sich eigentlich so auf, Sir Arthur? Jetzt, wo Sie endlich selber auf der Schwelle zum Jenseits stehen? In Kürze sehen Sie Ihren geliebten Kingsley wieder. Ihren Bruder Innes, Ihre Mutter, Ihren Vater, um den Sie sich so rührend gekümmert haben. Die Maske. Das Paradies, in dem man Golf und Cricket spielt. Lockt Sie das denn gar nicht? Das sieht wohl anders aus, wenn der Ernstfall eintritt. Wieso? Wieso hassen Sie mich so? Ich habe Ihnen das großzügigste Einkommen verschafft, das ein Schriftsteller je hatte. Da Sie sich weigerten, neue Holmes-Geschichten zu verfassen, boten die Verleger astronomische Summen, 30, 40, 45.000 Dollar für ein paar Stories. Ich habe die gefährlichsten Abenteuer bestanden, nur damit Sie wie ein Lord hier residieren und rund um die Welt reden für den Spiritismus schwingen können. Als Dankeschön locken Sie mich in die Schweiz und lassen mich in den Reichenbach-Wasserfällen jämmerlich ersaufen. Das habe ich im Hund von Baskerville zurückgenommen. Nicht Sie, meine Leser. Tausende empörter Briefe, hunderte Londoner Taxifahrer, die mit einem Trauerflor an ihrem Revers durch die Gegend fuhren. Wissen Sie, was ich mit Ihrem Sohn Kingsley gemeinsam habe? Sie haben mich nie richtig gemocht. Sie haben jede Gelegenheit genutzt, öffentlich zu verkünden, wie peinlich ich Ihnen sei. Zu Beginn unserer heutigen Begegnung haben Sie etwas gesagt, das ich zuerst nicht so recht glauben mochte. Jetzt denke ich, Sie hatten völlig recht. Houdini war wirklich der beste Freund, den Sie je hatten. Ich nahm den ersten Zug zurück nach London. Beim Nachmittagstee in der Baker Street stürzte eine völlig aufgeregte Mrs. Hudson ins Zimmer. In der Hand eine Sonderausgabe des Daily Chronicle vom 7. Juli 1930. Heute gegen 4 Uhr morgens ist Sir Arthur Conan Doyle gestorben. Der geistige Vater des Sherlock Holmes starb, wie er es sich gewünscht hatte, zu Hause. Umgeben von seiner Familie, aufrecht in seinem Lieblingssessel sitzend. Seine letzten Worte galten seiner Frau Jean Lackey Doyle. Du bist wundervoll. Es war, als wolle er durch seine letzte Äußerung noch einmal beweisen, dass logische Argumente keinerlei Einfluss auf ihn hatten. Ich gebe zu, es regte mich einigermaßen auf. Zeit für eine Spritze. Noch während ich den Riemen um meinen Oberarm schlang, erschien überraschender Besuch aus der Geisterwelt. Brillant, Holmes, aber nicht brillant genug. Ich habe noch mal einen Blick auf den angeblichen Einlieferungsschein geworfen. Es ist ein Ausleihzettel der Bibliothek des Britischen Museums. Meine Frau hatte sich Virginia Shumps Buch Ancient Mesopotamia ausgeliehen. Der Schein trügt. Na und? Er hat seinen Zweck erfüllt? Eine winzige Änderung im Ablauf der ansonsten wahren Geschichte ihrer sogenannten Freundschaft mit dem Skeptiker Houdini. War eine hübsche Idee, sie mit ihren eigenen Mitteln zu treffen. Ihr kleiner Fehler war der unerschütterliche Glaube an ihre Frau Jean. So, und jetzt entschuldigen Sie bitte. Was injizieren Sie sich da? Eine 7%ige Kokainlösung, wie immer. Glauben Sie. Was wollen Sie da? Ich fürchte, Holmes, Sie haben etwas Entscheidendes vergessen. Sie entspringen zwar meiner Fantasie, aber ich nicht der Ihren. Andererseits kommt dieser Umstand der spannungstechnischen Anlage Ihrer Figur in unserem kleinen Drama durchaus zugute. Wie pflegten Sie in meiner Studie in Scharlachrot doch so treffend zu bemerken? Wo es keine Fantasie gibt, gibt's auch keinen Horror. Der Fall Doyle Houdini von Peter Jacobi. Die Rollen und ihre Darsteller waren Sir Arthur Conan Doyle, Michael Mendel, Sherlock Holmes und Harry Houdini, Sylvester Groth, Lady Doyle, Johanna Gasdorf, Marjorie Crandon, Edda Fischer, Bess Houdini, Doris Plenert, sowie Daniel Berger, Ben Falkenroth und Christian Schramm. Technische Realisation Ilse Siewicke und Matthias Fischenich. Regieassistenz Christina Huch. Regie Thomas Leutzbach. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2012.